Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Mitdiskutanten, Mitdiskutantinnen, wir fahren weiter fort im Programm. Ich darf Ihnen den nächsten Redner vorstellen. Ich stelle mich selber ganz kurz vor, weil ich hier nur halber Gast auf der Tagung bin. Mein Name ist Heinrich Kau und ich bin eigentlich Literaturwissenschaftler hier in Marburg, habe aber in meinen Forschungsbereichen viele Schnittstellen zur Philosophie, zur kritischen Theorie, zu anderen Bereichen. Aber es geht natürlich nicht um mich, sondern ich darf Ihnen Herrn Michael Städtler vorstellen, der aus Münster zu uns gekommen ist. Eigentlich kommt er nicht aus Münster, sondern aus Hannover, hat in Hannover bei den Philosophen promoviert. Und das Thema der Doktorarbeit lautete Freiheit der Reflexion zum Zusammenhang der praktischen mit der theoretischen Philosophie bei Hegel, Thomas von Aquin und Aristoteles. Sie merken, das ist ein großes Programm und das Ganze ist, wie auch die Habilitationsschrift, über die ich gleich noch ganz kurz was sagen werde, geleitet von oder zielt auf eine systematische Rekonstruktion von älteren philosophischen Theorien, die ganz klar geleitet ist von Konzepten, Fragestellungen und partiell auch von Verfahrensweisen und Methoden der kritischen Theorie. Die Habilitationsschrift hat Herr Städtler in Münster vorgelegt und sie hat den Titel Subjekte der Praxis, Antinomien der Philosophie Kants als Bestimmung moderner Subjektivität. Da geht es also um Subjektivitätstheorie. Herr Städtler ist also Privatdozent jetzt in Münster, arbeitet dort am Exzellenzcluster mit Religion und Politik und hat vorher viel mitgearbeitet am Gesellschaftswissenschaftlichen Institut in Hannover, das ist also eine Forschungseinrichtung, die universitätsunabhängig ist, ist dort Vorstandsmitglied. Dort wird unter anderem auch das Peter Bulthaub Archiv betreut oder neuerdings betreut, das für die Kontexte, die hier im Mittelpunkt dieser Tagung steht, auch nicht ganz uninteressant ist. Und das ist vielleicht eine Information, die manche von Ihnen interessiert. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag und das Thema ist Negativität, Adorno und Hegel. So. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank. Vielen Dank für die einführenden Worte und herzlichen Dank für die Einladung, über die ich kurz vorab was sagen möchte. Als ich also schon vor längerer Zeit, das wird über ein Jahr her sein, von Malte Völk gefragt wurde, ob ich bei dieser Gelegenheit Adorno und Hegel ins Verhältnis setzen wollte, habe ich mich eigentlich darüber gefreut und das für ein ausgezeichnetes Thema gehalten. Als ich dann anfing, das auszuarbeiten, habe ich gedacht, ich müsste wohl bescheuert gewesen sein, denn das explodiert einem ja unter den Händen. Das ist in vielfacher Hinsicht tun sich doch eine ganze Reihe von Seitenwegen und Vielfältigkeiten auf, die ich dann radikal habe abschneiden müssen. Und es so ein bisschen um den Begriff der Negativität, aber eben auch nicht in einem lexikalischen oder begriffsgeschichtlichen Sinne zentriert habe, sondern um Negativität als Form kritischer Theorie, als Formbestimmung kritischer Theorie. Und das will ich Ihnen eigentlich nur an einigen modellhaften Überlegungen einmal zeigen, wie ich mir das vorstelle. Und ich hoffe, dass dabei genügend übrig bleibt, übrig geblieben ist, um das einigermaßen zu verstehen. Sie finden hier an den Rändern der Bänke so ein paar Fotokopien, wo ich einfach die Zitate Ihnen abgezogen habe. Ich werde dann, die sind durchnummeriert, ich werde dann das jeweils sagen. Das mag hilfreich sein, weil die Zitate teils länger sind und sprachlich hinreichend kompliziert sein dürften. Dass es vielleicht etwas hilfreich ist, man kann drauf gucken. Wenn Bedarf ist, hier liegen noch einige, aber es sollten überall welche sein. Und was zu den Zitaten vielleicht vorab zu sagen ist, ich werde die nicht im Einzelnen exegetisch auseinandernehmen. Sie dienen eigentlich als Verbindungsstücke in meiner Darstellung, nur dass Sie so ungefähr dann den Stellenwert der Dinge wissen. Also Negativität, Adorno und Hegel. Adornos Denken hegt tiefe Zweifel an der Geistesgeschichte, deren Triumph bloß zu rekonstruieren Hegel beansprucht hatte. Sollen diese Zweifel aber keine affektierte Aversion bleiben, so bedürfen sie einer begründenden Reflexion. Soll ihrerseits diese Reflexion der Sache, die bezweifelt wird, nicht äußerlich bleiben, also dieser Sache nicht äußerlich bleiben, zufällig, so darf diese Reflexion nicht methodologisch, sondern sie muss erkenntnistheoretisch im traditionellen Sinn sein. Zugleich aber muss diese Reflexion sich von der Tradition, der sie in dieser Weise verpflichtet ist, distanzieren, wenn sie denn den Zweifel an der traditionellen Geistesgeschichte derart begründen soll. Hegel hatte die Aufhebung der Philosophie im absoluten Wissen oder in der absoluten Idee als Ziel einer Entwicklung dargestellt, in der die Vermittlung von Vernunft und Wirklichkeit von Anfang an der immanente Motor gewesen sei. Nun, am Ende dieser Entwicklung, sei dies auch der selbstbewusste Gehalt des Geistes. Die Menschen könnten einsehen, dass das Wirkliche vernünftig und das Vernünftige wirklich sei, wie es in dem bekannten Zitat aus der Vorrede zur Rechtsphilosophie heißt. Adorno erkennt hingegen in Weltkriegen, Faschismus und Shoah das Scheitern philosophischer Aufklärung. Diese Vergleichgültigung der Individuen bis zur Vernichtung, von der Adorno da ausgeht, hat ihre formalen und materialen Bedingungen in der Entwicklung der industrialisierten kapitalistischen Gesellschaft, die sich auch in Hegels Rechtsphilosophie bereits ankündigt. Der Dialektik der Aufklärung zufolge gründet diese Tendenz allerdings schon als verhängnisvolle Verknüpfung von Erkennen und Herrschen in den frühesten Formen von Naturbeherrschung. Gegen diese These, die Adorno teils auch revidierte, ist mindestens zu sagen, dass wissenschaftliche Naturbeherrschung ein substanzielles Moment der Allgemeinheit aufweist, das der Herrschaft niemals zukommen kann, die immer partikular ist. Die Wendung der Naturbeherrschung gegen die Menschen ergibt sich nur aus ihrer herrschaftlichen Organisation, die aber nicht mit ihr, mit der Naturbeherrschung selbst identisch ist. Dazu komme ich später auch noch mal kurz. Die mit der Industrialisierung verbundenen sozialen Entwicklungen schlagen sich wissenschaftsgeschichtlich in den historischen und den logischen Formen des Positivismus nieder. Die metaphysische Ordnung der Welt, die der Idealismus retten wollte, ist dubios geworden, aber die abstrakte Kritik am Idealismus durch Historismus, Nihilismus und Logizismus suspendiert zugleich die Möglichkeit vernünftiger philosophischer Erkenntnis überhaupt in dem klassischen Sinne und mit dieser auch die theoretische Möglichkeit von Kritik. Darin, diese Möglichkeit zu wahren, liegt die Motivation Adornos zur Kritik am Positivismus und an dessen Aversion gegen Hegel. Die Möglichkeit, so etwas wie Geist zu denken, über das, was ist, intellektuell hinauszugreifen, soll gewahrt bleiben, ohne jedoch die affirmativen Konsequenzen des Idealismus dabei in den Kauf zu nehmen. Mit Adornos später Rückkehr aus dem Exil war deshalb das Eintreten für eine Philosophie und Sozialwissenschaft verbunden, die darauf zielte, sowohl individuelle Subjektivität als auch die Gesellschaft durch Erkenntnis einer Veränderung zu öffnen, dergestalt, dass Auschwitz nicht wiederholt werden könnte. Dem zugrunde liegt die Diagnose eines Zusammenhangs zwischen der Möglichkeit von Auschwitz und dem Zustand desjenigen Bewusstseins, das Resultat der europäischen Geistesgeschichte ist. Dabei erlag Adorno jedoch nicht der Illusion, nicht selbst auch ein Resultat und Teil dieser Geistesgeschichte zu sein. Was sich gegen diese sagen ließ, ließ sich nur mit den in ihr selbst entwickelten geistigen Mitteln erfassen und vortragen. Damit ist jedoch nicht die Möglichkeit der Kritik aufgehoben, sondern zunächst die Notwendigkeit einer Form von Kritik angezeigt, die ihre eigene Bedingtheit in jedem ihrer Urteile mitreflektierte. Gerade weil solche kritischen Urteile immer selbst im Kontext des Beurteilten stehen, von ihm her ihre Möglichkeit beziehen, sollten sie ihm die Zustimmung verweigern. Indem sie radikal kritisch bleiben, sich auf keine Affirmation einlassen, bilden sie Inseln der Negativität im positivistischen Ganzen. Grundsätzlich ist damit jede sogenannte konstruktive oder, wie Adorno sich ausdrückt, sich duckende Kritik ausgeschlossen, denn diese bestätigt das bestehende Ganze um partikularer Korrekturen willen. Es ist aber auch die utopistisch motivierte Kritik ausgeschlossen. Wie die befreite Gesellschaft aussehen könnte, darüber gibt die Kritik der Unfreiheit keine bestimmte Auskunft. Sie bezeichnet lediglich dasjenige, das mit Freiheit nicht kompatibel ist und dessen Aufhebung die Minimalbedingung von Befreiung wäre. Die positive utopische Vorstellung des Besseren kann sich immer nur an die Erfahrung anlehnen in der Ausgestaltung, die sie zu überwinden eigentlich vorgibt. Erkenntnistheoretisch ergibt sich daraus das Problem, dass die intendierte Kritik scheinbar ohne Anhaltspunkte bleibt, dass sie bodenlos ist. Zwar kann sie beispielsweise bei Kant Argumente zur Kritik an Hegel finden, aber nicht, weil die Theorie Kants die richtige wäre, sondern nur, weil sie an theoretischen Elementen festhält, die Hegel aufgegeben hat zugunsten anderer, die wiederum zur Kritik an Kant dienen können. Verfallen die Elemente der Geistesgeschichte aber derart der wechselweisen Kritik, so scheint sich ihr Kontinuum, die Geistesgeschichte selbst, aufzulösen. Tatsächlich wird aber die Kontinuität kultureller Entwicklung nur um das Bewusstsein von ihrer Brüchigkeit ergänzt, das die Gewaltsamkeit traditioneller Geistesgeschichtsschreibung sichtbar macht. Der dialektische Zusammenhang von Kontinuität und Brüchen fällt in dasjenige Bewusstsein, das die Geistesgeschichte kritisch denkt. Dieses Bewusstsein, Subjekt der Kritik, ist damit aber Einheit und Differenz seiner Inhalte zugleich und so selbst nur negativ zu erschließen, auch sich selbst. Es ist mit Hegel stark genug, den Widerspruch auszuhalten, aber gegen Hegel prätendiert es nicht die Lösung, Auflösung der Widersprüche, sondern bleibt selbst deren negative, in sich zum Zerreißen gespannte Einheit. Im Folgenden soll nun zunächst gezeigt werden, wie die erkenntnistheoretische Form dieser Kritik sich der immanenten Kritik der hegelschen Philosophie verdankt. Anschließend ist zu zeigen, wie Reflexionen auf bestimmte gesellschaftliche und geschichtliche Bedingungen des Denkens in die erkenntnistheoretische Form selbst mit eingehen. Adornos Ziel ist es, wie Hegel, Theorie und Praxis zu vermitteln, jedoch ohne sie wechselseitig ineinander aufzulösen, also in etwa in eine allgemeine Philosophie des Geistes aufzuheben. Der Gedanke, dass vernünftige Praxis ihre Begründung nur aus der Theorie gewinnen kann und dass die Wahrheit der Theorie ihrerseits nach der Wirklichkeit drängt, ist wohl die tiefste Verwandtschaft mit dem Denken Hegels, in dessen System die methodischen Grenzen zwischen theoretischem und praktischem Denken aufgehoben sein sollten, die seit der nikomachischen Ethik, also spätestens jedenfalls seit der nikomachischen Ethik, das europäische Denken buchstäblich beherrscht hatten. Lässt sich nämlich der Übergang von der theoretischen Wahrheit zur empirischen Handlung nicht selbst theoretisch bestimmen, dann bleibt Praxis der bloß komparativen, also nicht begründeten, sondern nur empirisch relativ geltenden Allgemeinheit von herrschenden Gewohnheiten ausgeliefert, die allzumal die Gewohnheiten der Herrschenden waren. Die grundlegende Bedeutung, die der Negativität in der Philosophie zukommt, liegt schon darin, dass alle Begriffe, die über die unmittelbare Erfahrung hinausweisen, immer schon negative waren. Indem sie einen allgemeinen Gehalt aufweisen, der mehr ist als unmittelbare Erfahrung und der deshalb zur Erklärung der Erfahrung dienen kann, müssen Begriffe von Erfahrungen unterschieden werden. Der erklärende Begriff ist nicht selbst die Erfahrung, die er erklärt, und er generiert sie auch nicht. Diese negative Operation des Ist-Nicht ist konstitutiv für alle derartigen Begriffe, deren erster wohl das unbegrenzte Apeiron des Anaximander war, deren einflussreichster vielleicht das ungeteilte Sein des Parmenides, um nur zwei Beispiele zu nennen, an denen man das ein bisschen illustriert. Systematisch wirksam wird diese Negativität zuerst in der negativen Theologie, die Gott erkennen will, als Summe der Erkenntnis dessen, was er nicht ist. Dadurch schneidet sie aber in dieser Erkenntnis zugleich sich selbst vom Gegenstand ab, zeichnet ihn als Absolutes aus. Hegel hat die Negativität der negativen Theologie auffliegen lassen. Wer sagen will, was Gott nicht ist, muss schon vorab wissen, was er ist. Woher sollte er sonst wissen, was er nicht ist? Tatsächlich ist das Absolute nicht einfach das Absolute. Insofern es Absolutes, Losgelöstes oder Negatives ist, hängt es ab von dem, dessen Negation es ist. Gleichermaßen ist es aber eben infolge der Negation losgelöst und absolut. Beide Seiten gehören zum Begriff des Absoluten dazu. Der absolute Begriff wird nicht dadurch absolut gesetzt, dass er von den einzelnen Negationsbewegungen, die ihn erzeugt haben, nachträglich abgeschnitten wird, sondern der absolute Begriff wird dadurch erzeugt, dass er alle diese Negationen souverän in sich enthält, nicht abstrakt absolut, sondern absolut konkret ist. Er ist die in sich unterschiedene Einheit aller Unterschiede. Dieser negative Begriff des Ganzen schlägt aber bei Hegel in absolute Positivität um, weil die allseitige Negativität ein lückenloses System erzeuge, das nur oberhalb von Erfahrung formulierbar ist. Hegel formuliert ausdrücklich die Gedanken Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen sei, vor Erschaffung der Welt und eines endlichen Geistes, wie das Zitat aus der Einleitung in die Wissenschaft der Logik lautet. Adorno hat diese Gefahr der Hypostase gesehen oder hat das als Gefahr einer Hypostase angesehen und als Begriffsfetisch bezeichnet. Er unternimmt dagegen die erkenntnistheoretische Anstrengung, an der Möglichkeit festzuhalten, empirische Wirklichkeit durch allgemeine Begriffe zu denken, ohne diese Begriffe aber absolut zu setzen. Zugleich will er aber den entwickelten Stand des Bewusstseins nicht preisgeben, den Hegels absolute Vermittlung von Begriff und Sache ja auch repräsentiert. Dass nämlich das Allgemeine des begrifflichen Denkens der Sache nicht bloß äußerlich sei, sondern dass das Denken wirklich von den Dingen etwas wissen kann, wenn es sie nicht sich selbst verstellt. Und gerade die positivistische Philosophie, die nur gelten lassen will, was sich zeigen und greifen lässt, verstellt sich die Erkenntnis dessen, was ist. Sie wiederholt das, was ist, aber sie erkennt es nicht. In der Kritik am Positivismus koinzidieren mindestens zwei Einsichten. Erstens ist zweckmäßige Veränderung theoretisch nur denkbar, wenn das, was ist, nicht alles ist, was gedacht werden kann. Und zweitens ist die Natur als scheinbar fixes Substrat menschlicher Zwecke nicht durch die Erkenntnis ihrer Erscheinungen erschlossen, sondern Natur wird, bewusst oder unbewusst, immer in der Perspektive menschlicher Zwecke betrachtet und kann nur durch dieses Bewusstsein hindurch negativ bestimmt werden. Und diese Negation ist private, privative oder bestimmte Negation. Dazu das erste Zitat auf Ihrem Zettel. Der Nerv der Dialektik, heißt es da, als Methode ist die bestimmte Negation. Sie basiert auf der Erfahrung der Ohnmacht von Kritik, solange sie im Allgemeinen sich hält, etwa den kritisierten Gegenstand erledigt, indem sie ihn von oben her einem Begriff als dessen bloßen Repräsentanten subsumiert. Fruchtbar ist nur der kritische Gedanke, der die in seinem eigenen Gegenstand aufgespeicherte Kraft entbindet. Für ihn zugleich, indem sie ihn zu sich selber bringt, und gegen ihn, insofern sie ihn daran mahnt, dass er noch gar nicht er selbst sei. In diesem Sinn kritisch und negativ ist nicht nur das Verhältnis des je aktuellen Gedankens zu seinen Gegenständen, sondern auch die Geschichte des Denkens selbst, die sich nur durch die Kritik von Fehlern entwickelt. Hegel interpretiert dies nun als einen durch die Individuen sich durchsetzenden Geist, der gleichwohl an die Individualität nur im Allgemeinen gebunden, im Einzelnen jedoch gegen sie gleichgültig sei. Geschichte realisiert Vernunft, zur Not auch auf Umwegen und gegen die Individuen. Die teleologische Geschichtsauffassung, die die Aufklärung entwickelt, um den Wahnsinn menschlicher Geschichte überhaupt noch begrifflich fassbar machen zu können, wird in Hegels System zum logischen Kern, dem dann freilich umgekehrt ein historischer Kern zu attestieren ist. Und diesen freizulegen, diesen historischen Kern freizulegen als einen aus der Historie gewordenen logischen Kern, das ist die Aufgabe der Kritik an Hegel. Adorno also hat die Gefahr gesehen, dass Negativität als System in Positivität umkippt. Dazu das zweite Zitat. Stets unterliegt der Gedanke, der zur Wahrheit erst wird, indem er das ihm Widerstrebende ganz in sich aufnimmt, zugleich der Versuchung, eben damit das Widerstrebende selber zum Gedanken, zur Idee, zur Wahrheit zu erklären. Wenn das Historische und Kontingente selbst zum Moment der Begriffsentwicklung erklärt wird, bleibt es nicht kontingent. In seiner Funktion fürs Logische partizipiert dann das Kontingente an dessen des logischen Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit spiegelt sich gleichsam in der Bedeutungslosigkeit des Einzelnen. Im dritten Zitat, das einzige Hegel-Zitat, glaube ich, ist, aus der Einleitung in die Geschichtsphilosophie, dass er, der Weltgeist, ebenso viele Menschengeschlechter und Generationen an diese Arbeiten seines Bewusstseins wendet, darauf kommt es ihm auch gar nicht an. Er ist reich genug für solchen Aufwand, er treibt sein Werk im Großen, er hat Nationen und Individuen genug zu depensieren. Adorno hält Hegels Systembegriff nun keineswegs für gegenstandslose Spinnerei. Im Gegenteil, habe er Objektivität im System der Gesellschaft, das tendenziell allem und jedem seinen funktionalen Ort im Ganzen zuweise. Adorno gesteht Hegel zu, die Philosophie zu einer Form entwickelt zu haben, in der die Begriffe nicht mehr starre Ordnungskriterien für das ihnen entgegengesetzte Seiende sind. Das vierte Zitat. Daher ist Dialektik der Inbegriff der hegelschen Philosophie keinem methodischen oder ontologischen Prinzip zu vergleichen. Dialektik heißt weder ein bloßes Verfahren des Geistes, durch das er sich der Verbindlichkeit seines Objekts entzöge, noch eine Weltanschauung, in deren Schema man die Realität zu pressen hätte. Sie ist das unbeirrte Bemühen, kritisches Bewusstsein der Vernunft von sich selbst mit der kritischen Erfahrung der Gegenstände zusammen zu zwingen. Was Adorno an Hegel schätzt, ist der Anspruch, die Dinge nicht durch Abstraktion auf einen begrifflichen Nenner zu bringen, Begriffe nicht als Zeichen der Dinge zu nehmen, sondern als Ausdruck von deren selbst widersprüchlicher innerer Form. Das hat der Dialektik den Ruf eingetragen, bekanntlich, dort könnte Beliebiges behauptet werden. Tatsächlich wird aber der Satz vom zu vermeidenden Widerspruch weder bei Hegel noch bei Adorno preisgegeben. Nur, dass etwas widersprüchlich sei, verhindert dann nicht zwingend seine Existenz, sondern diese Widersprüchlichkeit könnte diese Existenz auch als prozessuale Vermittlung der widersprechenden Momente bestimmen. Veränderung und Geschichte sind solche Prozesse, die durch Widersprüche angetrieben werden. Was sich verändert, wird selbst zu seinem anderen, ohne deshalb selbst aufzuhören zu sein. Es ist es selbst und sein anderes. Die Versuche, Veränderung oder Vielheit zu denken, haben nicht erst bei Hegel dialektische Form angenommen, sondern bereits in der Antike. Also das kann man bei Platon oder bei Aristoteles und anderen Autoren zeigen, wenn es also um Einheit, das Verhältnis von Einheit und Vielheit geht, um prozessuale Begriffe und so weiter, sind die eigentlich immer dialektisch gedacht. Hegel hat diese Form aber zum Prinzip des Denkens selbst erhoben. Wenn am Beginn der Wissenschaft der Logik das reine bestimmungslose Sein sich erweist, so viel wie nichts zu sein, und umgekehrt das Nichts, da doch von ihm zu reden ist, ein Sein sei, und zwar als Nichts, das ganz reine, bestimmungslose Sein, dann folgt daraus nicht die platte Identität von Sein und Nichts, sondern deren prozessuale Vermittlung im Werden, dem Übergang, im Werden oder dem Vergehen als Übergang vom Sein ins Nichts und dem Entstehen als Übergang vom Nichts ins Sein. Dem durchaus analog ist die physikalische Bewegung, deren Objekt nicht als Bewegtes an diskreten Punkten des Bewegungsverlaufs identifiziert werden kann. Nur wenn es logisch zugleich schon am Punkt T ist und nicht mehr an ihm ist, ist es bewegt. Sonst wäre Bewegung eben eine Reihe von Ruhezuständen, was offensichtlich ein Widerspruch wäre. Wird aber nun Dialektik als Prozess entgegengesetzter Momente bestimmt, so droht auch hier die Gefahr der universalen Negativität, die letztlich das Ganze als in sich geordneten und dann doch wieder positiven Zusammenhang begreifen will. Es bedarf, wie Adorno sagt, noch einmal zum letzten Mal der bestimmten Negation. Das wäre das fünfte Zitat, das lese ich jetzt aber nicht ausführlich vor. Also es bedarf noch einmal zum letzten Mal der bestimmten Negation, indem diese sich nämlich gegen das System selbst richtet. Hegels Totalitätsbegriff macht zwar die universale Verschränktheit von allem und jedem in der Welt denkbar, ohne jedoch zu dem Bewusstsein zu gelangen, dass diese Verschränktheit historische und soziale Implikationen hat, die äußerlich vernünftig erscheinen, weil sie notwendige Ordnung erzeugen, die tatsächlich aber irrational sind, weil die Notwendigkeit der Ordnung nicht aus Freiheit, sondern durch Zwang besteht. Die Kritik, die an Hegel zu leisten ist, ergibt sich als bestimmte Negation aus den Schranken, an die Hegels Argument innerlich selbst stößt. Das wäre das sechste Zitat. Wer darum Hegel sich anvertraut, wird geleitet zu der Schwelle, an der über seinen Wahrheitsanspruch zu entscheiden ist. Er wird zu Hegels Kritiker, indem er ihm folgt. Unterm Aspekt des Verstehens ist das Unverständliche an Hegel Wunschmal des Identitätsdenkens selbst. Seine dialektische Philosophie gerät in eine Dialektik, von der sie keine Rechenschaft ablegen kann, deren Lösung ihre Allmacht übersteigt. Ihr Versprechen aufzugehen ist falsch. Die Wahrheit des unauflöslich Nicht-Identischen erscheint im System nach dessen eigenem Gesetz als Fehler, als ungelöst, im anderen Sinn, dem des Unbewältigten, als seine Unwahrheit. Und das kann man, wenn man das, die hegelische Logik beispielsweise sich ansieht, immer feststellen an Punkten, wo die Übergänge nicht klar sind, wo Momente in die Übergänge hineinzitiert werden, um diese Übergänge zu motivieren. Momente, die sich aus dem bisherigen Verlauf der Begriffsbildung nicht ergeben können, die aber dennoch zitiert werden müssen, um die Übergänge zu leisten. Das sind, denke ich, genau die Punkte, auf die Adorno hier anspricht. Gerade deshalb nun sei Hegel nicht obsolet. Dass er nicht der Abschluss der Geistesgeschichte sei, ist nur aus seinem Denken, das diesen Anspruch formuliert, zu entwickeln. Dass aber Adornos Kritik die negative Dialektik nun ihrerseits als die letzte Kritik sich darstellt, hat ebenfalls einen Grund in ihrer Form. Sie ist die letzte, weil sie nicht beansprucht, der Abschluss zu sein. Sie ist die fortwährende, in sich nicht zur Ruhe kommende Kritik. Sie präsentiert kein Ergebnis, schlägt keine Pflöcke ein, sondern sie weist unentwegt nach, dass alle solche Pflöcke morsch sind, aber ohne deshalb den Erkenntnisanspruch aufzugeben. Die bestimmte Kritik an Hegel bringt kein neues System hervor, sondern eher die Einsicht, dass das Denken in seiner Geschichte den Gegenständen immer herrschaftlich gegenübergetreten ist. Das liegt nicht in der Form des Denkens, sondern das liegt in der Organisation der Bedingungen, unter denen gedacht wird. Dass das Denken aber die Gegenstände nicht erst hervorgebracht hat, sondern sie zugerichtet hat. Dass die Welt, wie sie ist, Resultat einer ganz äußerlichen Rationalisierungsgeschichte ist, deren Erkennbarkeit zutiefst durch die Rationalität von Herrschaft mitbestimmt ist. Adorno geht es nun darum, in der Erkenntnis nicht das Besondere zu subsumieren und zu katalogisieren, sondern es als Besonderes zu erschließen. Ohne allgemeine Begriffe lässt sich aber keine Erkenntnis formulieren. Es wären Begriffe erforderlich, die gegen ihre eigene begriffliche Form so kritisch wären wie gegen ihre Gegenstände. Zugleich käme dieser Erkenntnisform ein ästhetisches Moment zu, was Adorno als mimetische Anähnelung oder Anschmiegung an den Gegenstand bezeichnet hat. Erkenntnis wird nicht methodisch geregelt hergestellt, sondern ähnelt sich dem Gegenstand an, wird zum Ausdruck von dessen eigener innerer Form, so wie Mimesis in der Kunst durch stilisierte Darstellung die dem Stoff eigene innere Wahrheit zur Geltung bringen soll. Damit ist nun keine Verwahrlosung der philosophischen Erkenntnis intendiert. Im Gegenteil ist sie auf Präzision und Sorgfalt in der Ermittlung und Darstellung des Erkannten verpflichtet. Nur gibt es hierfür keine methodologische Regelung, weil die Gegenstände nicht als bloße Exemplare, sondern auch als sie selbst betrachtet werden sollen. Methode aber wäre über dem Individuellen. Als Bedingung des Erfolgs solchen Denkens kann wohl nur das genannt werden, was Kant die Bildung des Urteilsvermögens genannt hat und was in einer umfassenden und freien akademischen Bildung zu erwerben wäre, die heute kaum jemandem noch offen steht und an deren faktischer Vernichtung ja mit Hochdruck gearbeitet wird. Die Intention, die Sache selbst zum Sprechen zu bringen, richtet sich nun zunächst gegen die Naturwissenschaften als Ausgangspunkt der positivistischen Entwicklung. Das wäre das siebte Zitat. Ich lasse es jetzt auch mal weg, weil noch ein anderes kommt, das das ganz gut sagt. An anderer Stelle spricht nämlich Adorno von der Insuffizienz der bornierten verdinglichenden Wissenschaft und von dem Übel, das die kausalmechanische Wissenschaft als Naturbeherrschende der Natur widerfahren lässt. Nun ist ein Naturgesetz, also das, was Naturwissenschaft herausfindet, ein allgemeiner mathematischer Satz, und anders als in solchen Sätzen wird naturwissenschaftliche Erkenntnis auch nicht darstellbar sein. Ein solcher Satz als solcher tut aber der Natur weder Recht noch Unrecht, ja er sagt seinem eigenen Verständnis nach überhaupt nichts über Natur aus. Als allgemeine Form hat er unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten und ist an sich selbst auf keine davon bezogen. Auf welche er dann bezogen wird, beispielsweise in technischen Realisierungen, das ist Resultat der Entscheidung derer, die über die Zwecke der Anwendung naturwissenschaftlicher Erkenntnis verfügen. Und diese Zwecke liegen ihrerseits in der gesellschaftlichen und politischen Verfassung der Anwender und ihrer Verhältnisse zueinander präformiert. In einer kapitalistischen Gesellschaft werden das in aller Regel Zwecke sein, die mit der Verwertung von Wert konkordant sind. Die Kritik am instrumentellen Charakter der Wissenschaften müsste sich daher nicht unmittelbar gegen deren Spezialisierung richten, sondern vielmehr gegen die gesellschaftlichen Zwecke, unter denen Wissenschaft diesen Charakter annimmt. Und damit ist dann auch der Gegenstandsbereich benannt, in dem die Rede von der mimetischen Erkenntnis vor allem ihren Sinn hat. Gesellschaft als zweckvolle Organisation menschlicher Zwecke. Nicht von der Kritik der Naturwissenschaften aus ist die Gesellschaftswissenschaft zu kritisieren, sondern von der Kritik der Gesellschaft her die bestimmte Gestalt der Naturwissenschaften. Und in dem Tenor steht eben dann auch das einzige Buch, was Peter Bulthaupt, von dem vorhin schon die Rede war, zu Lebzeiten selbst als Buch publiziert hat, nämlich die gesellschaftliche Funktion der Naturwissenschaften, wo jemand, also der von Hause aus Physiker und Chemiker war, diese Dinge gesellschaftstheoretisch einmal untersucht hat. Gesellschaft unterliegt nun Adorno zufolge als vielfältig bedingte Organisationsform zweckmäßigen Handelns, Gesetzen, die auf der Erscheinungsebene überhaupt nicht erfasst werden können, weil sie nicht partikular, sondern allgemein sind und als solche keine Gegenstände möglicher Erfahrung. Zudem ist die Erkenntnis dieser Gesetze nicht moralisch neutral möglich, weil der Gegenstand Gesellschaft selbst Resultat menschlicher Zwecksetzung ist. Sie ist nicht einfach da, sondern sie ist die historisch durchgesetzte Manifestation zweckbewusster Subjektivität, mit Hegel objektivierter Geist, und deshalb selbst durchaus moralisch oder, wie gern unspezifisch gesagt wird, normativ. Als solche kann Gesellschaft durch bloß beschreibende Darstellung oder durch kausale Analysen allein nicht als das erfasst werden, was sie wesentlich ist. Dazu das achte Zitat. Das im Bereich der sogenannten Gesellschaftswissenschaften, schreibt Adorno, überall dort, wo das Objekt selber durch Geist vermittelt ist, die Fruchtbarkeit der Erkenntnis nicht durch die Ausschaltung des Subjekts, sondern vielmehr Kraft dessen höchster Anstrengung, durch all seine Innervationen und Erfahrungen hindurch gerät, diese Einsicht, die heute erst den widerstrebenden Sozialwissenschaften durch die Selbstbesinnung abgezwungen wird, stammt aus dem Systemzusammenhang Hegels. Mit dieser Selbstbesinnung ist es, soweit ich es sehe, inzwischen vorbei. In diesem Bereich also erhält die Rede von der mimetischen Erkenntnis der Anschmiegung an den Gegenstand, dessen Aufschließung von innen her, diese Rede erhält eine präzise Bedeutung. Gesellschaftstheorie ist Erkenntnis von Geistigem durch Geist, letztlich formal Reflexion des Geistes auf sich selbst und auf seine ihm von ihm selbst vorausgesetzten materiellen Daseinsbedingungen. Indem der Geist sich selbst als Prinzip von Gesellschaft erkennt, schließt er diese von innen her auf. Dabei erkennt er aber auch, wo das geistige Prinzip von Gesellschaft nicht in angemessener Weise realisiert ist, wo die Rationalität der Gesellschaft irrational wird, wo Brüche im System sind. Adorno greift Hegels Begriff eines Systems des Geistes auf, aber er interpretiert es nicht bloß geschichtlich, sondern genauer sozialgeschichtlich. Er führt es nicht allein auf eine geistesgeschichtliche Substanz, sondern auf ein materielles Substrat zurück. Dieses Substrat des historisch-systematischen geistigen Zusammenhangs der Gegenstände des Denkens untereinander und mit dem Denken, dieses Substrat sieht Adorno nun in der gesellschaftlichen Arbeit, im neunten Zitat. Indem aber von Hegel Erzeugen und Tun nicht mehr als bloß subjektive Leistung dem Stoff gegenübergestellt, sondern in den bestimmten Objekten in der gegenständlichen Wirklichkeit aufgesucht sind, rückt Hegel dicht ans Geheimnis, das hinter der synthetischen Apperzeption sich versteckt und sie hinaushebt über die bloße willkürliche Hypostasis des abstrakten Begriffs. Das jedoch ist nichts anderes als die gesellschaftliche Arbeit. Diese Umdeutung Hegels ist von Adorno nun keineswegs aus der Luft gegriffen, sondern sie hat einen Grund in der allgemeinen Form von Erkenntnistheorie selbst, deren Thema die tätige Vermittlung von Subjekt und Objekt ist. Die spezifische intellektuelle Tätigkeit dieser Vermittlung ist von jeher mit Modellen gegenständlicher, handwerklicher Tätigkeit beschrieben worden, von Platons Demiurgen bis hin eben zu Hegels Arbeit des Begriffs. Und diese Arbeit des Begriffs führt Adorno nun auf gesellschaftliche Arbeit zurück, in dem zehnten Zitat. Das Moment der Allgemeinheit des tätigen transzendentalen Subjekts gegenüber dem bloß empirischen, vereinzelten und kontingenten ist so wenig bloßes Hirngespinst wie die Geltung der logischen Sätze gegenüber dem faktischen Ablauf der einzelnen individuellen Denkakte. Diese Allgemeinheit vielmehr ist der zugleich genaue und, um der idealistischen Generalthesis willen, sich selbst verborgene Ausdruck des gesellschaftlichen Wesens der Arbeit, die zur Arbeit überhaupt erst als ein für anderes, mit anderen kommensurables, als ein Hinausgehen über die Zufälligkeit des je einzelnen Subjekts wird. In einer arbeitsteilig produzierenden Gesellschaft ist jeder Teilarbeitsprozess durch den gesellschaftlichen Zusammenhang auf alle anderen bezogen. Kein einzelner Produzent kann von seinen Teilprodukten existieren. Er ist auf die Produkte der anderen angewiesen und umgekehrt. Wenn es ihm nicht gelingt, sein Produkt als für andere nützlich zu vermitteln, ist seine Arbeit ökonomisch gesehen nicht einmal Arbeit gewesen, sondern bloße Zeitverschwendung. Ist nun der Zweck gesellschaftlicher Arbeit zudem die Verwertung von Wert, dann ist die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse diesem Zweck untergeordnet. Die um Profite konkurrierenden Kapitale ordnen ihre Produktion der Verwertung von Wert unter, bloß um als Kapitale bestehen zu können, und diejenigen, die nicht konkurrenzfähig zu bleiben, und diejenigen, die nicht über Kapital verfügen, müssen diesen derart bewusstlos aufrechterhaltenen Zweck ihrerseits bedienen, um überleben zu können, weil die Kapitalisten als Produktionsmitteleigentümer über das verfügen, was Marx die Verwirklichungsbedingungen der Arbeit nennt, nämlich Arbeitsstätte, Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand, die eben von den Arbeitern ohne Erlaubnis der Eigentümer dieser Dinge nicht benutzt werden dürfen. Für sich selbst aber kann im gesellschaftlichen System keine einzelne Arbeitskraft realisiert werden, und ohne diese zu realisieren, kann ihr physisches Substrat, der Arbeiter, nicht leben. So werden alle Tätigkeiten, und zwar alle Tätigkeiten in der kapitalistischen Gesellschaft, tendenziell durch den Zweck der Kapitalverwertung geordnet und Adorno zufolge ja bis ins Privatleben, bis in die Gestaltung des Privatlebens hinein. Dadurch aber wird die Individualität des Einzelnen selbst auf alle anderen ausgerichtet und erhält erst von ihnen her seine gesellschaftliche Position. Letztlich sind alle subjektiven und objektiven Bestimmungen in einer solchen Gesellschaft durch diesen universalen Vermittlungszusammenhang gesetzt. Objekte werden nach ihrer Nützlichkeit für gesellschaftliche Zwecke erfasst und beurteilt, Subjekte nach ihrer gesellschaftlichen Position. Diese Systematik ergibt sich indes nicht erst, wie Adorno oft formuliert, durch den gesellschaftlichen Austausch von Waren, sondern sie ist bereits in dem gesellschaftlichen Verhältnis von Kapital und Arbeit, in der kapitalistischen Zwecksetzung von Arbeit gegeben. Diese Zwecksetzung, so zeigt Marx, ist Resultat der historischen gewaltsamen Umwandlung der mittelalterlichen lehnrechtlichen Besitzverhältnisse an Produktionsmitteln in Privateigentum. In der bürgerlich-privatrechtlichen Verfassung der modernen Gesellschaft ist diese Gewalt als abstrakte Herrschaft von Produktionsmittelbesitz über bloße Arbeitskraft institutionalisiert. Darin liegt das Zwingende des gesellschaftlichen Systems, das Adornos Interpretation dem hegelischen System des Geistes unterlegt. Den Vorwurf, das ganze hegelische System äußerlich auf einen seiner besonderen Gehalte zu reduzieren, nämlich hier auf eine bestimmte Abteilung des objektiven Geistes, diesen Vorwurf hat Adorno durchaus antizipiert. Er behauptet jedoch nicht, dass die Gesellschaft hier den Geist ersetze, sondern nur, dass Hegels Begriff des Geistes als der allgemeinen Substanz von Denken und Gedachtem im gesellschaftlichen Zusammenhang eine objektive Realität und historische Grundlage habe. Allerdings sind bei Adorno stärker als bei Hegel Geist und Gesellschaft vermittelt. Für Hegel ist sie objektiver Geist, der sich selbst aufhebt in den absoluten Geist, das reine Selbstbewusstsein des philosophischen Begriffs. Der Geist durchzieht zwar alle seine Formen und Gestalten, aber er ist doch zugleich relativ selbstständig ihnen gegenüber. Und diesen Schritt verweigert Adorno. Gerade die Einsicht, dass es ohne Gesellschaft keinen Geist gibt, begründet Adornos Auffassung von Gesellschaftstheorie als Selbstbewusstsein des Geistes, der sich in seiner eigenen Objektivität aber nicht wiedererkennt. Adornos gesellschaftstheoretische Interpretation Hegels ist nun nicht bloß der Inhalte wegen ohne Marx nicht denkbar, sondern die Form der kritischen Theorie selbst, ihre Negativität, ist die von Marx im Kapital entwickelte Form von Gesellschaftstheorie. Also über das Verhältnis dieser Formen von Theorie ist ja gestern Abend schon einiges gesagt worden. Es ist eben nicht ganz eindeutig. Und ich hätte mir gewünscht, dass Ingo Elbe das etwas ausführlicher gemacht hätte heute. Nun war er leider nicht da. Da ich ihn erwartet habe, habe ich das aber äußerst komprimiert und werde dazu jetzt auch nicht allzu viel mir selber an Einwänden vorlegen. Dass das so ist, wie ich behauptet habe, dass also diese Negativität kritischer Theorie der Form nach von Marx im Kapital entwickelt ist, scheint Adorno selbst nicht immer gleichermaßen bewusst gewesen zu sein. Neben luziden marxistischen Analysen findet sich dann auch die Behauptung, Marx sei Positivist gewesen, der Methode nach und verschiedene Dinge dieser Art. Die Kapitaltheorie ist aber Kritik, dezidiert Kritik der politischen Ökonomie. Sie kritisiert die bürgerliche Wirtschafts- und Soziallehre, indem sie deren Widersprüche auf Widersprüche im Gegenstand Gesellschaft selbst zurückführt. Damit steht sie vor der ideologiekritischen Aufgabe, die innere Stringenz eines in sich Falschen systematisch wissenschaftlich zu erklären. Die Falschheit des Gegenstands bewirkt nicht seine Unerkennbarkeit, so wenig wie sie die Unmöglichkeit des Gegenstandes bewirkt. Nur mit den traditionellen Erkenntnismitteln läuft diese Erkenntnis zwangsläufig auf Legitimation hinaus. Ist gesellschaftswiderspruchsfrei systematisch darstellbar, so ist sie nach traditionellem Verständnis in sich rational und richtig. Marx will die bestimmte Form gesellschaftlicher Rationalität aber als verkehrte Form darstellen, und das ist nur durch eine konsequent kritische, negative Theorie möglich, die den Anschein von Rationalität im Detail durch dessen Einordnung ins Ganze erklärt und zugleich durch den Nachweis der historischen Zwangshaftigkeit und Unvernünftigkeit des Ganzen erschüttert. Ich bewege mich jetzt langsam aufs Ende zu. Der spezifisch gesellschaftstheoretische Blick aufs Ganze ist das, was Hegel im Unterschied zu Adorno meiner Ansicht nach abgeht. Hegel hat die spezifische Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft selbst gar nicht erkannt. Er hat ihre Widersprüche für partikulare Folgen eines selbstpartikularen Verhältnisses von Interessenvertretern gehalten. Dass diese Partikularität der Gesellschaft aber ihr eigenes allgemeines Wesen begründet, dass die kapitalistische Gesellschaft die partikularistische Konkurrenz zu einem allgemeinen sui generis erhebt, das hat Hegel nicht gesehen. Deshalb konnte er meinen, dass durch eine vernünftige Staatsverfassung die Konflikte der Gesellschaft in eine sittliche Form überführt werden könnten. Tatsächlich wird der Staat aber dadurch zum rechtlichen und politischen Garanten der Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Konflikte. Adornos Interpretation des Hegelschen Systems reduziert nun keineswegs die ganze philosophische Theorie auf gesellschaftliche Praxis. Allerdings wird Praxis als Moment von Erkenntnis selbst ausgewiesen. Und das im 11. Zitat. Die Trennung von Subjekt und Objekt ist real und Schein. Wahr, weil sie im Bereich der Erkenntnis der realen Trennung der Gespaltenheit des menschlichen Zustands einem zwangvoll gewordenen Ausdruck verleiht. Unwahr, weil die gewordene Trennung nicht hypostasiert, nicht zur Invarianten verzaubert werden darf. Dieser Widerspruch in der Trennung von Subjekt und Objekt teilt der Erkenntnistheorie sich mit. Und dazu will ich jetzt zum Schluss eben noch ein paar Anmerkungen machen, weil ich davon ja am Anfang des Vortrages ausgegangen war, dass eine solche erkenntnistheoretische Reflexion für eine kritische Theorie mit diesem spezifischen Ziel vorausgesetzt ist. Dass also die Menschen im Zuge ihrer durch Herrschaft, also immer durch partikulare Zwecke, organisierten Naturbeherrschung, die natürlichen Objekte nicht mehr als das momenthafte Gegenstück ihres subjektiven Geistes, ohne den dieser gar nicht ist, begriffen haben, sondern dass sie begriffen haben, immer mehr als bloße Verfügungsmasse zur partikularen Bereicherung, hat Adorno zufolge in der Erkenntnistheorie zu abstrakt isolierten Begriffen von Subjekt und Objekt geführt, deren Verhältnis letztlich konsequent aus dem Subjekt heraus bestimmt worden ist. Dagegen betont Adorno einen Vorrang des Objekts, in dem die erkenntnistheoretische Grundlage für den mimetischen wie für den negativen Erkenntnisbegriff zu sehen ist. Dieser Vorrang des Objekts kann nicht die Geschichte zurückdrehen, meint auch nicht die metaphysische Intentio Recta, der zufolge ein unmittelbarer erkennender Zugriff aufs Objekt möglich wäre. Selbstverständlich wird menschliche Erkenntnis immer durch die Verknüpfung von Erfahrung mit subjektiven logischen Formen gebildet. Ebenso wenig aber soll Erkenntnis in der Intentio Obliqua, der vom Subjekt ausgehenden philosophischen Via Moderna, bestehen. Diese besagt, dass man vom Objekt überhaupt nur vermittels des Subjekts etwas wissen könne und dass daher alles, was wir uns als Objekt vorstellen, durch unsere subjektiven Erkenntnisformen konstituiert ist. Adornos Intentio Obliqua der Intentio Obliqua wendet dieses Verhältnis nochmals in sich um. Zu dieser Formulierung können Sie dann in dem letzten Zitat das ausführlich nachlesen. Ich habe es Ihnen mit abgedruckt, aber lese es jetzt auch nicht vor. Also diese Intentio Obliqua, der Intentio Obliqua wendet das Verhältnis nochmals in sich um, ohne es dabei aufzugeben. Das Subjekt kann vom Objekt unmittelbar nichts wissen. Es erschließt Objektivität als Voraussetzung der eigenen Erkenntnisse. Diese erschlossene Objektivität ist aber keine selbstständige, sondern sie ist durchaus abhängig vom schließenden Subjekt. Soweit ist sie einfache Intentio Obliqua. Der Schluss auf die Abhängigkeit des Objekts vom Subjekt ist aber seinerseits abhängig davon, dass also dieses schließende Verhältnis von Subjekt und Objekt ist seinerseits abhängig davon, dass die subjektiven Erkenntnisformen nicht in sich leer laufen, sondern sich auf einen Inhalt beziehen, den sie nicht selbst setzen. Vorausgesetzt ist mit der Intentio Obliqua das Erfahrungssubjekt. Der subjektive Geist subsistiert nicht in sich, sondern er hat eine physische Existenz, die ihrerseits auf materielle Bedingungen angewiesen ist. Und diese sind eben immer schon geschichtlich mit gesellschaftlichem Handeln verbunden. Weil das Subjekt nicht außerhalb dieser historisch bestimmten Bedingungen existiert, werden sie und wird mit ihnen Geschichte zum konstitutiven Moment des Schlusses auf Objektivität. Auch ist das physische Substrat dasjenige, vermöge dessen überhaupt Erfahrungsgehalte ins Subjekt gelangen. Und in diesem existenziell grundlegenden Sinn ist das Subjekt selbst ein Objekt. Es kann nur als gegenständliches, leibhaftes existieren. Die Objekte sind zwar subjektiv bestimmt, insofern wir von ihnen wissen, aber ihr Dasein setzen wir damit nicht. Und das erscheint eben in der Erfahrung, die uns lehrt, dass wir über unsere eigene Existenz nicht intellektuell verfügen können. Die bloße Vorstellung geeigneter Lebensbedingungen verwandelt nicht die Wüste in einen Garten. Damit ist die reflexive Intentio Obliqua eben nicht positiv, sondern konsequent negativ und erlaubt keine affirmativen philosophischen Aussagen. Diese Negativität ist dann aber keine Attitüde, sondern durch erkenntnistheoretische Reflexion am geschichtlichen Material begründet. Ihr erschließt sich Gesellschaft nicht bloß strukturalistisch als systematisches Ganzes, sondern als falsches Ganzes, aus dessen Kritik kein praktischer Ratschlag unterhalb der Überwindung des ganzen Falschen folgt. Jede Kritik, die ohne Reflexion ihrer Möglichkeit auskommen will, erliegt hingegen der Zwangsläufigkeit ihres undurchschauten Gegenstandes und bestätigt ihn, ob sie es will oder nicht. Damit bin ich am Ende und möchte das vielleicht mit einer anekdotischen Bemerkung nochmal illustrieren. Eine bekannte deutsche Philosophieprofessorin hat mir mal, als es um kritische Theorie ging, gesagt, dass diejenige Kritik, die sich nicht unmittelbar anwendungsbezogen versteht, intellektuelles Gemecker sei. Wenn nun an Kritik überhaupt etwas intellektuell ist, dann ist es eben nicht die unmittelbare Anwendbarkeit, sondern ihre Begründung. Die anwendungsfixierte Kritik ist aber einer solchen Begründung nicht fähig, denn sie beruht auf einem Missfallen an der Erfahrung und ist deshalb bloßes Gemecker. Dankeschön.